sie teileten seine Kleidung und wurfen das Los drum, und das Volk stund und sah zu. Und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen: